Christoph Brigadier singt zum Auftakt den dritten Zyklus der Hölderlin-Lieder von Wilhelm Kilmeier. Wenn aus dem Himmel der Sommer, der Winter, der Frühling, der Zeitgeist, der Ruhm und der Winter. Am Klavier begleitet Siegfried Mauser. Wenn aus dem Himmel hellere Wonne sich herabgießt, eine Freude den Menschen kommt, dass sie sich wundern über manches Sichtbares, Höheres, Angenehmes. Wie lacht das Herz in Liedern die Wahrheit an, dass Freudigkeit an einem Bildnis über dem Stege beginnen Schafe den Zug, der fast in dämmernde Wälder geht. Die Wiesen aber, welche mit lautrem Grün bedeckt sind, sind wie jene Heide, welche gewöhnlicherweise nah ist dem dunkeln Walde. Da auf den Wiesen auch verweilen diese Schafe, mit Eichen bedeckt, und seltenen Tannen da, wo des Stromes regsame Wellen sind. Vorüber des Weges kommt, froh hinschaut. Da erhebt der Berge sanfte Gestalt und der Weinberg. Zwar gehen die Treppen unter den Reben hoch herunter, wo der Obstbaum blüht, darüber steht und Duft an wilden Hecken weilt. Die verborgenen Veilchen sprossen. Gewässer aber rieseln herab. Und sanft ist hörbar dort ein Rauschen den ganzen Tag. Die Orte aber in der Gegend ruhen und schweigen die Nachmittag noch ist die Zeit des Jahres zu sehen und die Gefilde des Sommers stehen in ihrem Glanz. In ihrer Milde des Feldes Grün ist prächtig ausgebreitet, allwo der Bach hinab mit Wellen gleitet. So zieht der Tag hinaus durch Berg und Tale mit seiner Unaufhaltsamkeit und seinem Strahle. Wolken ziehen in Ruh, in hohen Räumen. Es scheint das Jahr mit Herrlichkeit zu sehen. Und nun vorüber sind die Bilder der Jahreszeit, so kommt des Winters Dauer, das Feld ist leer, die Aussicht scheinet milder und Stürme wehen umher und Regenschauer. Wie selig ist zu sehen, wenn Stunden wieder tagen, wo sich vergnügt der Mensch umsieht in den Gefilden. Wenn Menschen sich um das Befinden fragen, wenn Menschen sich zum frohen Leben bilden. Wie sich der Himmel wölbt und auseinander dehnet, so ist die Freude dann an Ebenen und im Freien, wenn sich das Herz nach neuem Leben sehnet, die Vögel singen, zum Gesange schreien. Der Mensch, der oft sein Inneres gefraget, spricht von dem Leben dann, aus dem die Rede geht. Wenn nicht der Gram an einer Seele naget und froh der Mann vor seinen Gütern steht, wenn eine Wohnung prangt in hoher Luft gebaut, so hat der Mensch das Feld geräumiger und Wege sind weit hinaus, dass einer um sich schaut. Herr Bibliothekar, ich würde mich glücklich schätzen, wenn Sie mir zu meinem Abschied ein paar Strophen als Andenken schenken wollten. Wie Eure Heiligkeit befehlen. Soll ich Strophen über Griechenland, über den Frühling, über den Zeitgeist? Ich bitte über den Zeitgeist. Die Menschen finden sich in dieser Welt zum Leben. Wie Jahre sind, wie Zeiten höher streben. So wie der Wechsel ist, ist übrig vieles Wahre. Das Dauer kommt in die verschiedenen Jahre. Vollkommenheit vereint sich so in diesem Leben. Was diesem sich bequemt, der Menschen edles Streben. Mit Untertänigkeit, Scardanelli. Geruhen, Eure Heiligkeit? Es knüpft an Gott, der wohllaut Dinge leitet, ein sehr berühmtes Ohr. Denn wunderbar ist ein berühmtes Leben, groß und klar. Es geht der Mensch zu Fuße oder reitet. Der Erde Freuden, Freundlichkeit und Güter, dir Garten, Baum, der Weinberg mit dem Hüter. Sie scheinen mir ein Widerglanz des Himmels, gewährt von dem Geist, den Söhnen des Gewimmels. Wenn einer ist mit Gütern reich beglücket, wenn Obst den Garten ihm und Gold ausschmücket die Wohnung und das Haus, was mag er haben noch mehr? Sein Herz zu laben. Musik. wenn sich das Jahr geändert. Und der Schimmer der prächtigen Natur vorüber, blühet nimmer der Glanz der Jahreszeit. Und schneller eilen die Tage dann vorbei. Der dritte Zyklus der Hölderlin-Lieder von Wilhelm Kilmeier. Mit dem Tenor Christoph Brigadier, am Klavier begleitet von Siegfried Mauser. Von Constantia Gorsi jetzt Messages Between the Trees, Teil 2. Mit Dorothee Oberlänger, Blockflöte und Nils Mönkemeyer, Viola. Thank you. Dorothee Oberlinger, Blockflöte, Nils Mönkemeyer, Viola und Zuspielung. Mit Messages Between the Trees, Teil 2, Opus 84b von Constantia Gursi. In unserem Concerto Bavarese jetzt der Liederzyklus Harmonie von Alexander Wolff, nach Gedichten von Wolf Wiechert. Passacaglia, wie ein Tag, Klarinettenkonzert, im Kolbenholz, Neunte und Mohn. Wir hören den Bass Igor Storoschenko und Philharmonia Frankfurt unter Leitung von Thomas Hanelt. ihren Finger zeigt, zyklisch von oben. Bitte, vom Rhein. ich roten Blüten blättern. Die welken schnell. So von Alexander Wolf nach Texten von Wolf Wiechert. Nach dem Zyklus Harmonie, gesungen von Igor Storoschenko, jetzt das Lied Herbst mit den Solisten Silke Evers Sopran, Monika Schmid Alt, Jan Kobo Tenor, Sven Fürst Bariton und Igor Storoschenko Bass. Thomas Hanelt dirigiert wieder die Philharmonia Frankfurt. Was für ein Land! Das Herbstlied von Alexander Wolf, gesungen von Silke Evers Sopran, Monika Schmid Alt, Jan Kobo Tenor, Sven Fürst Bariton und Igor Storuschenko Bass. Thomas Hanelt dirigiert in dieser Aufnahme von 2024 die Philharmonia Frankfurt. Es folgen neue Kinderszenen von Frederik Schwenk. Mit den Titeln Melodie, Wichtige Begebenheit, Kuriose Geschichten, Träumerei, Fürchten machen, Fast zu ernst und Der Papa spricht. Der Pianist ist Andreas Kuras. Thank you. Andreas Guras im Concerto Bavarese mit neuen Kinderszenen von Frederik Schwenk. Es folgen vier Lieder für Mezzosopran und Klavier von Rudi Spring. Er selbst begleitet die Mezzosopranistin Martina Koppelstetter. Die vier Titel Weltflucht, Sennerheu, Böhmen liegt am Meer und Es war ein alter König. Ich bin unbegraben. Mich irrte und prüfte. Martina Koppelstädter sang vier Lieder von Rudi Spring, der sie am Klavier begleitet hat. Jetzt von Dorothee Eberhardt, Taxis für Flöte und Klavier, interpretiert von Elisabeth Weinzierl und Eva Schieferstein. Thank you. Taxis von Dorothee Eberhardt mit der Flötistin Elisabeth Weinzierl und der Pianistin Eva Schieferstein. Der Bariton Peter Schöne singt jetzt noch das Büchner-Porträt von Moritz Eggert, der hier auch am Klavier begleitet. Seines Verstandes oder seiner Bildung, weil es in niemands Gewalt liegt, kein Dummkopf oder kein Verbrecher zu werden. weil wir durch gleiche Umstände wohl alle gleich würden. Und weil die Umstände außer uns liegen. Der Verstand nun gar ist nur eine sehr geringe Seite unseres geistigen Wesens. Und die Bildung nur eine sehr zufällige Form desselben. Wir mir eine solche die man einem im Körperlichen nimmer zutrauen würde, ins Geistige übertragen, wo sie noch gemeiner ist. Ich kann jemanden einen Dummkopf nennen, ohne ihn deshalb zu verachten. Gehört zu den allgemeinen Eigenschaften der menschlichen Dinge. Für ihre Existenz kann ich nichts, es kann mir aber niemand wehren. Alles, was existiert, bei seinem Namen zu nennen und dem, was mir unangenehm ist, aus dem Wege zu gehen. Alter 21 Jahre. Jemanden kränken ist eine Grausamkeit, ihn aber zu suchen oder zu meiden, bleibt meinem Gutdünken überlassen. Daher erklärt sich mein Betragen gegen alte Bekannte, ich kränkte keinen und sparte mir viel Langeweile. Halten Sie mich für hochmütig, wenn ich an Ihren Vergnügungen Beschäftigungen keinen Geschmack finde, so ist es eine Ungerechtigkeit. Haare, Angesicht, oval, Stirne sehr gewölbt, niederliegen in der einem anderen, aus dem nämlichen Grunde, einen ähnlichen Vorwurf zu machen. Man nennt mich einen Spötter. Es ist wahr, ich lache oft, aber ich lache nicht darüber, wie jemand, ein Mensch, sondern nur darüber, dass er ein Mensch ist. Wofür er ohnehin nichts kann. lache dabei über mich selbst, der ich sein Schicksal teile. Die Leute nennen das Spott, sie vertragen es nicht, dass man sich als Narr produziert und sie nutzt. Sie sind Verächter, Spötter und Hochmütige, weil sie die Narrheit nur außer sich suchen. Ich habe freilich noch eine Art von Spott. Es ist aber nicht der Verachtung, sondern der des Hasses. Der Hass ist so gut. Und ich hege ihn im vollsten Maße gegen die, welche verachten. Es ist deren eine große Zahl, die im Besitze einer lächerlichen Äußerlichkeit, die man Bildung, oder eines toten Krams, den man Gelehrsamkeit heißt, die große Masse ihrer Brüder, ihrem verachtenden Egoismus opfern. Der Aristokratismus ist die schändlichste Verachtung des Heiligen Geistes im Menschen gegen ihn kehre ich seine eigenen Waffen. Hochmut gegen Hochmut, Spott gegen Spott, Hochmut, Hochmut, Spott gegen Spott, Hochmut gegen Hochmut, Spott, Hochmut gegen Spott gegen Spott, Hochmut. Besser bei meinem Stiefelputzer nach mir umsehen. Mein Hochmut und Verachtung, geistesarmer und ungelehrter, finde dort wohl ihr bestes Objekt. Ich bitte, fragt ihn einmal die Lächerlichkeit des Herablassens, werdet ihr mir doch wohl nicht zutrauen. Ich hoffe noch immer, dass ich leidenden, gedrückten Gestalten mehr mitleidige Blicke zugeworfen als kalten vornehmen Herzen. Als Kalten Herzens. Gesicht oval. Gesichtsfarbe frisch, Statur kräftig, schlank. Besondere Kennzeichen, Kurzsichtigkeit. Das Büchner-Porträt von Moritz Eggert. Er selbst begleitete in dieser Aufnahme von 2021 den Bariton Peter Schöne.